Gezahlt hab ich, nun lass mich ziehn. Und das Helmgeschmeid, das Loge dort hält, das gebt mir nun gütlich zurück. Zur Buße gehört auch die Beute. Verfluchter Dieb! Doch nur Geduld. Der den Alten mir schuf, schafft einen anderen. Noch halt ich die Macht, der Mime gehorcht. Schlimm zwar ist's, dem schlauen Feind zu lassen, die listige Wehr. Nun denn, Alberich ließ euch alles. Jetzt löst, ihr Bösen, das Band. Bist du befriedigt? Lass ich ihn frei. Ein goldner Ring ragt dir am Finger. Hörst du, Alb? Dir, Artig, gehört wie zum Wort. Der Ring! Zu deiner Lösung musst du ihn lassen. Das Leben, doch nicht den Ring. Den Reif verlang ich. Mit dem Leben mach, was du willst. Löse ich mir Leib und Leben, den Ring auch muss ich mir lösen. Hand und Haupt, Auge und Ohr sind nicht mehr mein eigen, als hier dieser rote Ring. Ein eigen nennst du den Ring, rasest du schamloser Halbe. Nüchtern sag, wem entnahmst du das Gold? Raus du den schimmernden Schuft. Was dein eigen, was du hagert, der Wassertiefe entwandt. Eines Reines Töchter, hole dir Rat, ob ihr Gold sie zu eigen dir gabe, was du zum Ring dir geraubt. Schändliche Tücke, schändliche Trug, wirfst du Schächer die Schuld mir vor, die dir so wundlich erwünscht. Wie gern raubtest du selbst dem Reine das Gold, war nur so leicht die Kunst es zu schmieden erlangt. Wie glückt es nun dir gleichner zum Heil, dass der Nebel um ich aus schmählicher Not in des Zornes Zwang in schrecklichen Zauber gewann. Es wird nun lustig der Lacht des unseligen, angstversehrten, fluchfertigen, furchtbaren Tat, zu fürstlichem Tanz, soll sie fröhlich dir taugen, zur Freude der Frommen ein Fluch. Hüte dich, herrischer Gott, frevelte ich, so frevel dich frei an dir. Doch an allem, was war, ist und wird, frevelst ewiger du. Entreißest du frech mir den Ring, zertrümmert, zerknickt, der traurigen traurigster Knecht. Nun halt ich, was mich erhebt, der Mächt. Mächtigsten Herrn. ist er gelöst. Bind ihn los. Schlüpfe denn heim, keine Schlinge hält dich, frei fahr dahin.